Zweiten Teil unseres tollen großen Jahresrückblicks 2015. Wir sind wieder dieselben drei Leute. Ich, Stefan, John. Hallo. Und Niklas. Hallo. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben im Februar. Haben da schon, können wir kurz zusammenfassen, welche Filme wir toll fanden. Im Januar waren das Wild Tales, Imitation Game, Boyhood nicht, Boyhood Birdman, also Wild Tales, Imitation Game und Birdman, das wollte ich sagen. Die drei Filme fanden wir gut. Im Februar können wir da erwähnen Foxcatcher, falls John sich richtig erinnert hat. Oder ja, nicht. Doch, da bin ich mir Foxcatcher, Whiplash und American Sniper mit Abstrichen. Ja. Ja, und jetzt machen wir mit dem März weiter. Mit einem Film, den, glaube ich, keiner von uns gesehen hat, auch zu Recht. Seven Son. Nee. Ach so, nee. Ja. ist auch nur in der Liste, wollte ich nur kurz erwähnen, mit dem tollen Darsteller von Big Lebowski. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Und auch wieder Julian Moore. Stimmt, die machen dabei. Als Hexe. Ja. Ist ein Fantasy-Film, glaube ich, auch nach einer Buchvorlage. Grandios gefloppt. Falls aus dem letzten Teil ist es schon bekannt geworden, ich erwähne noch so ein paar Flops, weil ich das eigentlich immer ganz interessant finde. Mhm. Ja, ist grandios gefloppt. Mit Jeff Bridges muss man auch erstmal schaffen. Aber ich glaube, der hat in seiner Rolle auch nicht viel Bock gehabt. Naja, der letzte Film war ja auch nicht so geil mit dieser Men in Black Nachricht. Ja, Rest in Peace Department, ja. Ja, ja, ist halt. Bisschen traurig. Tja, weil er wird immer der Jeff Bridges. Also, ja. Das hat er geschafft. Jo. Dann zu einem Film, den jemand gesehen hat, nämlich John, mit einem Darsteller. Den man jetzt auch nicht mehr unbedingt so oft sieht, Will Smith in Fokus. Ja, da ich so eine niedrige Erwartungshaltung hatte, war ich angenehm überrascht, dass es eine lustige Komödie war. Genau, in die mich jemand mitgeschleppt hat ins Kino und die ich tatsächlich durchaus empfehlen kann. So. Also für eine einfache Komödie. Also, ist es nur eine Komödie? Ich dachte, es wäre so. Ja, stimmt, das ist keine reine Komödie, aber ich dachte, was ist. Das ist eine Romanze irgendwie. Auch, genau. Das wäre so ein Drama, Thriller-mäßig. Also ein Drama ist es jetzt nicht unbedingt. Es geht um so einen Trickbetrüger. Genau, Will Smith selbst ist ein Trickbetrüger, aber im großen Stil. Ja, und das ist eigentlich auch fast alles, was man wissen muss. Und ganz genau weiß ich auch die Story gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da noch eine Entführung mit dabei war, was so ein bisschen Thriller-Elemente mit reinbringt. Ansonsten ist es viel so mit Wetten und er droht alles zu verlieren und gibt sich dann auch so zwischendurch als Mechaniker aus bei, nicht Mechaniker, wie sagt man, als Ingenieur bei Formel 1 und so, um sich dann die großen Kreise einzuschleichen und so. Wie gesagt, ist gut, ist lustig. Also Kino fand ich ihn gut. Ich glaube, die Resonanz war so verhalten. Ja, aber ist okay. Also schlecht ist er nicht. Dann zu einem Film, zu einem tragischen Film. Eher, weil Chappie von Neil Blomkamp gedreht wurde. Und der hat mit District 9 einen meiner Lieblingsfilme gedreht damals. Und danach kam Elysium, der nicht mehr so toll ankam, und Chappie kam ganz schlecht weg mit meinen Kritiken. Ich habe ihn nicht gesehen, habe ihn gesehen. Also nicht vollständig. Also war nicht vollständig. Nee, ich habe ihn unterbrochen, weil mir der zu platt war. Ja, also vielleicht hat man aber auch schon zu viele so ein bisschen so Roboter gesehen, die dann so ein bisschen menschliches Verhalten zeigen. Kommt ja auch noch dazu. Genau. Deswegen irgendwie das Setting, ich weiß gar nicht mehr, wo spielt es. War ganz interessant. Spielt es in den USA überhaupt? Ja. Ja. Aber es ist doch irgendwie. Weil da sind ja. Ja, das ist in der Zukunft. Das Einzige, was ich ganz interessant fand an dem Film, dass da die Antwort mitspielt. Genau, wollte ich gerade sagen. Fand ich auch als Schauspieler gar nicht mal so schlecht. Besonders dieses Mädchen. Nö, die haben okay. Das ganz gut gespielt, die wirkten schon. Da haben schon ganz gut reingepasst ins Setting hier. Ja, gut, aber. Aber das hat es, wie gesagt, nicht rausgerissen. Diese Frankenstein-Thematik war mir einfach wirklich zu platt und die Dialoge fand ich jetzt auch nicht so gut geschrieben und diese Entwicklung von dem Roboter, vom Kleinkind zum Erwachsenen, ging mir zu schnell irgendwie. Das hatte irgendwie alles nicht so, wirkte nicht so durchdacht, fand ich. Also mir fehlt so die letzte halbe, dreiviertel Stunde vom Film, die habe ich nicht gesehen. Deswegen, ich habe da aufgehört tatsächlich, wo er so Sachen lernt, wie malen, Bilder malen und sowas. Und dann der eine Typ, den aber irgendwo aussetzt oder so, keine Ahnung, weil er nicht kämpft. Genau, weil er eigentlich kämpfen soll und nicht kämpft. Vielleicht schaue ich mir die letzte Hälfte nochmal an. Weil nicht. Okay, ja. Also keine tolle Empfehlung. Nö, keine Empfehlung. Ist auch nicht furchtbar, aber... Ja. Ich war schon so ein bisschen enttäuscht. Aber nein. Hast du ihn im Kino gesehen? Nee, auf DVD. Okay. Hab ihn auch nicht im Kino gesehen. Okay. Na gut, sonst hätte ich ihn ja auch zu Ende geschaut. Man kann auch das Kino verlassen. Ja, das habe ich, glaube ich, nur einmal gemacht. Weil es dir zu unheimlich war. Nee, weil wir eigentlich in einen anderen Film rein wollten. Ach ja, stimmt. Wir haben Red angefangen zu gucken wir und dann wollten wir woanders Red rein. Angefangen zu schauen, weil wir alle wegen der Altersfreigabe nicht in, wie heißt der, Jackass reinkamen. Ach ja, und stimmt. Wir sind in Red, haben wir Karten gekauft und wollten rüberwandern ins andere Kino. Rein. Zu Jackass. Und durch nicht reingetraut, so war das. Zwei von uns sind rein und zwei oder drei von uns nicht. ich bin nicht rein. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich einmal Red im Kino. Hast du dann Jackass noch gesehen? Nein, ich habe den später dann nochmal mit euch auf DVD gesehen. Okay, ja. Oder auch als Stream oder was weiß ich. Also man hätte ruhig Red weiterschauen können. Ja, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Verschenkt. Nö, ja. Nein. Naja. Passiert. Ja, was auch passiert ist, Still Alice mit Julianne Moore. Glaube ich, niemand von uns gesehen. Julianne Moore hat dafür einen Oscar gekriegt für eine Alzheimer-Patientin. Ja. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Eine schwer kranke Frau, die Sachen vergisst. Und Also ich glaube, mehr kann man. Das einzig Interessante ist halt, dass sie gar nicht so, also eine Person spielt, die nicht so alt ist, wo halt, also die Thematik geht halt darum, Alzheimer so in noch relativ, nicht jungen Jahren, aber so mit 40. Ja. Das ist halt auch jüngere Menschen treffen kann, nicht mal 80-Jährige. Ja, na gut. Aber ansonsten auch, hat mich der Film auch nicht interessiert. Deswegen habe ich auch nicht gesehen. Allein, was da, also das ist mir schon alles viel zu traurig. Ich finde Alzheimer eh schon mega schlimm und da muss ich mir keinen Film dazu angucken. Da mache ich eh nach 10 Minuten aus, weil ich es so schlimm finde. Ja, einen Film, den ich garantiert nicht ausmachen werde, weil ich weiß, dass ich ihn lieben werde, ist Kingsman, den ich immer noch nicht gesehen habe. Seit der rauskam, will ich ihn sehen. Musst du sehen. Ja, will ich unbedingt sehen. Mit Colin Firth als Geheimagenten. Und der hat einen jungen Schüler, den er jetzt unterrichtet. Genau. Und das könnt ihr sein. Genau, ich weiß nicht mehr, wer den Schüler spielt. Ich auch nicht. Ich glaube, ein neuer Darsteller. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kommt, dass er entdeckt wird von denen. Na, sein Vater war Agent und er wusste das nicht. Richtig, genau. Und er lebt halt irgendwie mit seiner Mutter zusammen, die mit einem Schläger zusammen ist, der sie halt schlägt. Und er macht, glaube ich, irgendwas Dummes, irgendwas Kriminelles. Und dann gabelt halt dieser Colin Firth ihn auf und erzählt ihm seine Vergangenheit, dass sein Vater Agent war und so. Mhm. Und er muss dann halt so ein... Eignungstest. Eignungstest durchlaufen. Ja. Wo es halt auch um Leben und Tod geht angeblich. Genau. Also er schafft es dann halt auch und den Rest, also mehr zu erzählen, ist eigentlich wäre zu viel. Genau. Das ist ja. Okay. Ja. Aber es ist ein guter Film. Guter Film. Besonders, also eine Szene ist besonders gut, die in der Kirche. Ich will jetzt nicht länger drauf eingehen, aber das Wort Kirche in dem Zusammenhang schon sehr oft gehört. Eine fand ich so als Satire auf die fundamentalistische katholische Kirche in Amerika fand ich sehr gut und habe mich sehr gefreut bei der Szene. Gemeinerweise aber. Okay, ja. Aber, also ich glaube nicht, dass es jetzt eine clevere Kritik ist. Nee, nicht unbedingt, ja. Aber es ist halt gleich mit diesem ganzen Religionsscheiß nicht so viel anfangen kann, fand ich schon sehr witzig. Gut. Sehr witzig ist sicherlich auch Shaun das Schaf. Ja. Den haben wir jetzt auf der Liste, weil Niklas den haben wollte. Dann kannst du jetzt ja was dazu erzählen. Shaun das Schaf ist eigentlich ein Kinderfilm. Ich habe den im Kino gesehen, da war ich ganz alleine. War der einzige Zuschauer. Dementsprechend laut war auch das Kinoerlebnis, weil ja durch den leeren Saal ist ja alles lauter. Und ja, ich habe mir den Film angeschaut, weil ich die Aardman-Filme mag, also besonders Wallace & Gromit und Chicken Run fand ich auch sehr gut. Und der was Film ist Chip, halt... Was war das? Chicken Run. Ach, Chicken Run, ja, Chipmunks. Nein, Chipmunks nicht. Ja, und obwohl es ein Kinderfilm ist, sind auch einige Gags dabei, über die auch erwachsene Leute lachen können. Also er war schon sehr lustig. Und es ist halt quasi ein Stummfilm, also nicht wirklich stumm, aber die Figuren reden halt nicht, die können halt nur so Grunzlaute von sich geben, auch die Menschen. Okay. Und es ist aber nett gemacht, der Film. Ist das eine deutsche Produktion eigentlich? Nee, eine englische. Okay. Aardman ist englisch. Hm. Ja. Ja. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay, ja. Und mit dem März sind wir eigentlich auch schon durch, weil jetzt noch zwei Filme kommen, über die wir auch alle nichts sagen können, glaube ich. Die Bestimmung Insurgent und Der Nanny, die beide für zwei Sachen stehen, die ich am Kino verachte. Das sind zum einen mit Der Nanny deutsche Komödien mit Matthias Schweighöfer, ja, die für mich verboten gehören, die alle gleich aussehen. Vor allem alle die Filmpose sehen schon gleich aus. Mhm. Da ist Matthias Schweighöfer vorm weißen Hintergrund und entweder stehen zwei Leute neben ihm oder er hat Frauenkleider an oder ach, es ist alles so schlecht. Nee, also mit Till Schweiger und nee, eigentlich nur mit Till Schweiger. Das ist einfach im deutschen Kino die Ausgeburt der Hölle. Vor allem bringt auch jedes Jahr einen Film raus. Aber du hast jetzt von Till Schweiger gesprochen, nicht von Schweighöfer. Ja, beide zusammen. Achso, beide mal, zusammen, okay. Noch, ja, noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer, okay. Also die beide zusammen filmen, so, dann brennt das Kino oder so. Mhm. Und Insurgent ist ein sogenannter Young Adult Film. Wer den Blog liest, hat mal einen Beitrag dazu gelesen vielleicht. Dazu gehören Tribute von Panem, Maze Runner, Twilight mit Abstrichen und auch Harry Potter, wobei Harry Potter damit angefangen hat. Harry Potter hat eigentlich den ganzen Scheiß losgetreten. Und halt auch Insurgent, Divergent, Die Bestimmung. Das sind ja Filme, die gehören für mich auch verboten. Also sind so Filme für 15-Jährige, 14-Jährige, wo es halt einen gibt, wo irgendwie eine Welt aufgebaut wird, die so und so funktioniert, meist in der Zukunft, wo alles schlimm ist. Und dann gibt es einen, der alles andere besser kann als die anderen. Und dann wird er zum Held und rettet die Welt oder so. Mhm. Also Harry Potter super zaubern. Ah, das sind immer so Außenseiterfiguren, die sich gegen das System stellen. Genau, weil Tribut von Panem ist es hier die Katniss, die gut Pfeil schießen kann. Genau. Und deswegen überlebt sie diese Spiele und dann baut sich der Rest auf. Und bei Divergent Insurgent ist es irgendwie eine Frau, die nicht in dieses Raster fällt von dieser Dystopie. Und bei Maze Runner ist es einer, der super im Labyrinth rumlaufen kann. Also okay, Maze Runner habe ich nicht gesehen, aber es sieht schon so scheiße aus. Und ich habe jetzt nur reingenommen, damit man mal sieht, wie viele da in so einem Jahr schon allein rauskommen. Mhm. Und bei, was mich am meisten stört, ist bei Mockingjay 2, über den reden wir noch kurz. Das war der einzige Film, der in dieser Woche rauskam. Da gab es noch 5 andere Filme, von denen man noch nie gehört hat, aber Mockingjay 2 hat alle anderen Filme aus den Kinos rausgeschmissen, weil so viele Leute in den Film gehen. Obwohl es ein Film für 15-Jährige ist. Und das finde ich eigentlich eine Schweinerei. Also wenn Star Wars ins Kino kommt, kann ich verstehen, dass kein anderer Film ins Kino kommen möchte, aber bei Mockingjay, ich meine, soweit ist es schon gekommen mit diesem dummen Film. Und Harry Potter hat damit angefangen. So, auch wieder schuld. Jetzt ist auch schon wieder vorbei, aber ich musste nicht mehr darüber aufregen. Aber es war der März. Sind wir durch. Dann kommen kommen wir zum April, wo ich sehe, dass schon wieder einer dieser Filme dabei ist, von diesen Young Adults. Aber zunächst kommen wir zu Fast and Furious 7, der dritterfolgreichste Film des Jahres. Auch irgendwie interessant, dass keiner von uns auch nur einen dieser Teile gesehen hat. Ich weiß nur, dass dieser eine Schauspieler gestorben ist, verunglückt ist. Paul Walker. Genau, das weiß ich auch. Die ganze Welt hat geweint für seine tollen Filme, Fast and Furious 1 bis 6. Ich dachte, weil er gestorben ist, dann... Ja, aber kann niemand erzählen, dass jemand ihn noch kennt von einem anderen Film? Nee, das ist ein Auto deswegen, gefahren. Ich konnte mit dem Namen auch tatsächlich nichts anfangen, weil ich auch, wie gesagt, keinen dieser Teile gesehen habe. Ja. Und ich glaube, deswegen wollen wir zu Fast and Furious 7 auch nicht viel sagen, ne? Nee, ist natürlich traurig, dass er gestorben ist. Hat sich jetzt vielleicht ein bisschen anders angehört, aber es ist also, zu dem Film müssen wir nichts sagen. Es ist ein riesiger Erfolg geworden, vielleicht auch durch den Tod, aber nun gut, kommen wir zum nächsten. Dann habe ich mir auf den Mara und der Feuerbringer, auch ein Young Adult Film, aber ein deutscher diesmal, nämlich eigentlich nur aufgeschrieben, ich habe ihn nicht gesehen. Ist auch ein deutscher Film, deswegen werde ich ihn höchstwahrscheinlich nie gucken. Ist aber von Tommy Krabbeweis geschrieben und Regie geführt worden. Irgendwie so. Tommy Krabbeweis ist zum Beispiel der Erfinder von Bernd das Brot. So. Und macht viel, unter anderem bei YouTube und im Fernsehen allgemein, war oft bei den Rocket Beans schon, falls man die kennt. Und ich finde den Typen einfach voll cool. Der ist witzig, der macht viele lustige Sachen. Hat zum Beispiel 7 Tage, 7 Köpfe und Wochenshow damals mitgeschrieben. Als Komiker. Hat ein Buch geschrieben, Mara und der Feuerbringer, hat da jetzt die Regie geführt. Der Film ist leider nicht gut angekommen. Ist der lustig? Ja, ich weiß nicht. Das ist halt so Verschmelzung mit griechischer Mythologie, glaube ich. Griechischer oder nordischer. Okay. Und ich kann nicht genau sagen, worum es geht. Wie gesagt, es ist ein deutscher Film, aber ich habe mich nicht weiter interessiert, aber... Also du weißt doch nicht so, wie der aussieht, so vom Look. Sieht nicht schlecht aus. Weil also sieht CGI, aus wie deutsche normal. Produktion und CGI-Effekte ist bei mir immer auch so. Ich glaube aber, das ist ein guter Film in dem Fall. Ja, wollte ich nur erwähnen. Tommy Krabbeweis, kann man sich auch mal angucken, was der so macht. Findet man viel Gutes. Viel Gutes hat man früher auch gefunden mit dem Hauptdarsteller von unserem nächsten Film. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie er heißt. Kevin James. Kevin James. Früher bekannt geworden in King of Queens. Und heute bekannt für echt schlechte Komödien. Leider, ja. Ich weiß auch gar nicht, was er sonst macht. Also er taucht manchmal... Kindskörper finde ich ja gar nicht so schlecht. Genau, in Adam Sandler. Ja. In Adam Sandler Film taucht er auf. Ja. Und dann sowas wie Zoowächter, Zoowächter, Kaufhauskopf, alles so die gleichen Sachen. Dann so ein Boxerfilm oder so, wo er trainiert hat für, hab den Namen für vergessen, sind aber alle so die gleiche Riege. Ja, ein dicker Mensch, der irgendwas anderes macht. Ja. Alles Happy Madison Produktion von Adam Sandlers Studio. Wirklich irgendwo schade. Also was mich gefreut hat, tatsächlich war die Meldung, wobei ich jetzt auch schon wieder mir nicht vorstellen kann, dass das so gut wird, die Meldung dieses Jahres, dass eine neue Serie mit Kevin James in Planung ist und ein alter Autor von King of Queens auch wieder mit dabei ist und für diese Serie mitschreiben wird. Was erstmal ganz vielversprechend klingt. Muss man schauen, wie der Cast darum sich aufbaut. Hab die Story darum auch ein bisschen wieder vergessen. Ist aber auch wieder irgendwie so ein bisschen Familiengeschichte oder so. Könnte gut werden, kann aber auch komplett in die Hose gehen. Also ich weiß ja nicht, Kaufhaus Kopf hat, glaube ich, keiner von uns gesehen. Nein. Obwohl den ersten. Den ersten habe ich mir mal angetan, ja. Okay. Das ist ja schon viele Jahre her jetzt auch, oder? Dass der rauskam. Ich glaube nicht mal so lange. Nee. Also er lief letztens im Fernsehen, habe ich 20 Minuten, glaube ich, gesehen, dann ging es einfach nicht mehr. Nee, ist auch furchtbar. Also, das war ganz schlimm. Ja, ganz schlimm war der kommende Film jetzt nicht, von dem wir jetzt reden, von dem ich wahrscheinlich alleine reden werde. Ihr habt, glaube ich, nicht Avengers 2 Age of Ultron gesehen. Gut, dann fange ich jetzt kurz an, darüber zu reden. Ich versuche es kurz zu halten. Aber Marvel-Filme verdienen immer eine gewisse Aufmerksamkeit. Besonders in dem Fall, weil Avengers 2 enttäuschend war. Er ist, wie soll ich sagen, ist einfach nur eine Kopie vom ersten Teil. Also 1:1 werden Elemente übernommen. Am Anfang kämpfen sie gegen irgendwelche Sachen, dann wird die Gruppe gespalten, dann finden sie sich wieder und kämpfen gegen andere Sachen. Im ersten Teil waren es Aliens, im zweiten sind es Roboter. Und es hat mich ziemlich enttäuscht, vor allem weil Marvel ja so eine Vision hat mit ihrem Universum. Könnte man ja auch nochmal in einem Podcast vielleicht überreden. Dann halte ich euch einen Monolog über das Marvel-Universum. Und es hieß halt immer, sie haben eine Vision, dass da was Tolles passieren wird. Aber wenn jetzt nach 10 Filmen immer noch nichts Tolles passiert ist. Ja, es passiert schon was, aber es gab bisher nicht dieses eine einschneidende Ereignis. Okay. Also am Ende von Avengers 2 kann man jetzt sagen, die es interessiert haben, schon gesehen, die anderen, denen ist es egal, werden halt die Avengers aufgelöst. Und es kommen neue Avengers. Und Iron Man hört auf und Thor fliegt weg in seine Heimat, hebt seinen Hammer und ist weg. Und alle denken jetzt, und am Ende denkt man so, ja toll, jetzt sind die Avengers neu, aber nächstes Jahr kommt Captain America 3 Civil War, wo man schon weiß, dass die Avengers wieder da sind, also weil Iron Man eine Hauptrolle spielt. Und das ist so ein, also die Sachen, die passieren, die irgendwie wichtig sein könnten, werden überhaupt nicht wichtig und das merkt man einfach sofort. Und da bin ich jetzt eine Frechheit in 15 Filmen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, sonst werden jetzt immer mehr, wenn ich vertreibe, aber so langsam müssen sie wirklich was machen. Okay. Und bei welcher Hinsicht war das? Das würde zu weit ausufern. Nein, dass sie einfach mal irgendwie eine, vielleicht eine Figur sterben lassen oder so. Oder so. Irgendwie mal was einschneidend irgendwie verändern. Oder eine neue Figur kommt dazu? Das machen sie ja eigentlich schon. Das ist ja mit Ant-Man schon passiert. Achso. Und geht ja jetzt weiter mit Doctor Strange. Und also da ist nicht das Problem. Aber irgendwie, also sie können ja jetzt nicht fünfmal denselben Film machen. Ja. Aber das passiert halt immer wieder, wenn sie nichts Neues in der Gruppe verändern. Und, irgendwelche Charakterentwicklung? Oder ja, so? Die ist überhaupt nicht gibt's da. Nicht? Okay. Die gibt's nicht. Ja, gut. Ja. Dann zu einem Film, den nur John gesehen hat. Ex Machina. Ach so. Ja. Ex Machina, ja. Sehr guter Film mit unter anderem Oscar Isaac in einer der Hauptrollen. Die andere Hauptrolle weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Domhnall Gleeson. Kann sein, ja. Das ist übrigens auch, glaube ich, in 10 Filmen dieses Jahr gewesen. Okay. Wenn man sich mal ein bisschen umguckt. Es geht um einen, ich glaube, er ist Programmierer, Informatik, ein Programmierer, der einen Preis gewinnt und deswegen einen der einflussreichsten auch Technikgenies überhaupt besuchen darf und mit einem Helikopter in eine kleine, nee, nicht kleine, in eine sehr schöne, große Berghütte, nee, Hütte trifft es auch nicht, Anlage geflogen wird, wo dieses Genie, gespielt von Oscar Isaac, lebt und an der Erschaffung einer künstlichen Intelligenz arbeitet. Und ja, was kann man noch dazu sagen? Ich brauche jetzt keine Inhaltsangabe so sehr machen. Ein wirklich, wirklich guter Film. Es gibt ja schon einige so mit künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren, aber der das. Allein Chappie. Allein Chappie, genau. Aber um Welten besser, behandelt das Ganze auch um Welten besser, lässt diese Grenzen natürlich wieder verschwimmen, sowohl für den Zuschauer als auch für die Personen, die daran teilnehmen. Denn das Experiment, was mit dem Hauptdarsteller dann gestartet wird von, wie heißt er? Ja, Domhnall Gleeson? Genau. Oder meinst du Oscar? Oscar Isaac startet das Experiment mit Domhnall Gleeson und möchte herausfinden, ob er es schafft, die andere Hauptdarstellerin, die halt die künstliche Intelligenz verkörpert, am Anfang sehr, na noch, man sieht, roboterhaft, ob sie es schafft, ihn davon zu überzeugen, dass sie eigentlich doch menschliche Züge hat oder relativ menschlich ist. Und die Grenzen verschwimmen und so weiter. Und ein sehr packender Film mit teilweise Thriller-Elementen, auch wenn sich das Ganze in diesen Wänden abspielt und es wirklich auch nur diese drei Charaktere gibt, die daran mitspielen. Es ist sehr packend. Einer der besten Filme. Ja. Dieses Jahr. Ja. Ich okay. glaube auch, dass der echt gut ist. Also ich will den auch das sehen. Ist interessant. Ja. Gut. Interessant ist auch das Konzept des kommenden Films The Voices mit Ryan Reynolds, weil er da unter anderem mit seinen Haustieren spricht und Menschen köpft. Und den Rest kann Niklas, glaube ich, sagen. Ich glaube, die werden... Na doch, die werden sowohl beköpft, auch als auseinandergenommen. Also... Wer wird auseinandergenommen? Die Opfer von ihm, von dem... Achso, er verarbeitet die, genau, und packt... Achso, ihr habt die beide gesehen. Ja, ja, wir haben die beide gesehen und er verpackt die in Tupperware. Und ja, also der erste Mord ist quasi noch ein Unfall und nach und nach kommen dann die Freundinnen, also Mitarbeiterinnen des Opfers auf die Schliche und dann muss er die natürlich auch töten. Und eigentlich will er gar nicht töten, sondern hat halt ein psychisches Problem durch eine traumatische Kindheit. Und hat halt auch so, also die Tiere sprechen nicht wirklich, sondern es ist alles nur Einbildung und er hat halt so einen Schizophrenen. Genau, er nimmt teilweise irgendwie Medikamente dagegen und teilweise... Ja, er hat die dann abgesetzt. Sind es dann genau die Vorstellungen und... Weil wenn er die halt nicht nimmt, dann sieht die ganze Welt für ihn wie so eine Märchenlandschaft aus und ja. Wenn er dann die traurige Realität sieht, wenn er die Tabletten halt nimmt, dann macht es ihn fertig. Genau. Mhm. Weil, gut, jetzt haben wir ja schon einiges vom Film vorweggenommen, teilweise auch hebt er dann die Köpfe von seinen Opfern auf. Genau. Die sprechen auch noch mit ihm, die hat er dann ewig im Kühlschrank. Also es ist halt sehr schwarzer Humor. Genau, makaber. Und in so ein bisschen so Bonbon-Stil, Bonbonfarben gehalten. Mhm. Sehr bunt. Und ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, ist halt die, ich weiß jetzt nicht, wie die Regisseurin heißt, aber die kommt halt aus dem Iran und ist bekannt geworden durch die Comic-Verfilmung Persepolis. Über ein junges Mädchen im Iran. Genau, da geht es so um die Rolle der Frau im Iran und auch halt so ein bisschen um die iranische Gesellschaft. Das also, wird halt so ein bisschen, also... Die Darstellung ist halt sehr im Gegensatz zu dem, was man so als Vorstellung über die Medien hat vom Iran. Ja. Also The Voice ist empfehlenswert oder nicht? Für mich nicht. Also, ja, sorry. Ich fand den Schauspieler gut, aber es war mir, ich weiß auch gar nicht genau, was mich an dem Film gestört hat, aber... war mir, glaube ich, zu überdreht. Okay. Ja, und irgendwie war dann auch irgendwann der Witz raus, so, nachdem man wusste, irgendwie, wie es abläuft. Ja. Gut. Ja. Also ich irgendwie, ich habe Lust auf den Film. Ja, ja, komm, kann man sich anschauen. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Nö, schlecht fand ich ihn auch nicht. Okay. Jo. Ja, und damit schließen wir den April. Auch schon, es geht jetzt immer schneller. Schon? Naja, ich bin dafür, dass es, wie gesagt, dann, na gut. Ja. Okay. Ja, der Mai geht da jetzt aber ganz schnell, glaube ich. Naja. Na gut, da gibt es einen Film, der heraussticht, deswegen würde ich einfach mal sagen, reden wir über die anderen beiden ganz schnell. Mhm. Weil die keiner von uns gesehen hat. Mhm. Da ist einmal der Babadook, ein Horrorfilm über den Babadook, wo ein Junge, also es ist ein, okay, ich mach's ganz schnell, ich habe den Film nicht gesehen. Es geht darum, dass ein kleiner Junge nachts nicht schlafen kann und seine Mutter, die zu ihm ein gestörtes Verhältnis hat, also sie kann ihr Kind irgendwie nicht lieben, also hat ein Problem mit dem Kind quasi so, dass, ja, er kann nicht die Gefühle für ihr Kind so aufbauen, liest ihm dann nachts die Geschichte von Babadook vor, eine Horrorgeschichte, nee, nicht mal, aber das kleine Kind denkt nach der Geschichte, dass im Haus der Babadook wohnt und sie umbringen möchte. Und es ist quasi... Sie oder ihn? Beide. Achso, okay. Ja, es ist halt ein Horrorfilm, weil man nicht weiß, gibt es den Babadook jetzt wirklich? Und nebenbei ist es dann noch ein Psychodrama, weil sie halt das Problem mit dem Kind hat. Mhm. Und das vermischt sich so und ist ein Horror-Tipp des Jahres. Soll extrem gut sein. Wollte ich nicht erwähnen, unerwähnt lassen. Mhm. Genauso wie San Andreas. Ja gut, okay, ich weiß nicht, warum wir den jetzt... Na, es geht um Dwayne The Rock Johnson, den ehemaligen Wrestler, der die Welt retten muss, weil der San Andreas Graben zusammenbricht und Los Angeles stirbt. Und es ist ein riesen Erdbeben, alles wird kaputt gemacht. Ja. Hört sich sehr nach einem Dwayne Johnson-Film an. Ja, hört sich vor allem ja, nach einem Katastrophenfilm an. Mhm. Genau. Dann kommen wir zum absoluten Highlight des Mais und des ganzen Jahres. Ja. Wahrscheinlich einer der Überraschungsfilme auch des Jahres. Also ich habe damit gerechnet, ich fand die Trailer schon klasse. Mhm. Mad Max Fury Road mit Tom Hardy als Mad Max und Charlize Theron als Furiosa. Ich weiß nicht, wie sie... Imperator Furiosa. Sowas. Ja, haben wir alle gesehen? Ja, zusammen sogar. Mhm. Nee, ohne Stefan. Gesehen, nee, ich nicht Max. Mehr. Genau. Ja, dann könnt ihr. Ja, also der Film hat mich vor allem optisch angesprochen. Die Effekte waren sehr gut, besonders die Szene in der Wüste. Wo sie in diesen Sturm geraten und ja, der Sand so teilt, die meine ich. Also wo diese bunten Farben halt... Wo der Himmel in verschiedenen Farben leuchtet, das weiß genau. Ich immer noch. Und es stürmt und blitzt, blau, ja, rot, ja. Blau-rot oder so. So ein paar Farben immer. Ja, das war sehr gut, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ja, weiter. Und ja, der Bösewicht war so ein bisschen das Vader-Verschnitt, fand ich. Aber sah nicht trotzdem ganz cool aus, so von der Maske her. Und der Film ist halt Nonstop-Action. Also es ist wirklich halt... Ja, das muss man wirklich... Vor allem geht dann wirklich die Pumpe. Also, ja, muss man wirklich sagen, der Film, also die Handlung ist nicht existent. Genau. Es ist eine ganze Zeit über Verfolgung. Ja, es ist eine reine Verfolgungsjagd. Es ist nur Action und genau das liebe ich an dem Film. Genau, da man auch von vornherein davon ausgegangen ist, passt das, ja. Das ist auch wunderbar. Ja. Es ist nicht so wie ein Film, wo im Trailer nur Action ist und dann gehst du da rein in so 20 Minuten Action und der Rest ist irgendwie dummes Gelaber. Also ich glaube, Tom Hardy hat in der ersten Stunde des Films nicht einmal geredet, sondern nur gegrunzt und dann war es wieder Action. Und also der ganze Stil davon ist auch so gut. Ja. Also der Bösewicht, der ist einfach so abgefuckt, wie der aussieht, dann denkt man, oh, das ist jetzt sicher der schlimmste Freak und dann geht es noch viel weiter. Der Typ mit den Riesenfüßen, diese Minions, nee, hier, wie heißen die denn? Ah, die haben auch so einen Namen. Die hatten irgendwas extra Namen. Boys. Die sich da das Chrom ins Gesicht schmieren. Ja, also, keine Ahnung, die sind auch alle völlig abgefuckt und dann sehen die alle so schlimm aus und alles Mutanten, alle verrückt. Wo man am Anfang denkt, das ist Mad Max, weil er verrückt ist, ist der noch der Normalste unter den ganzen Leuten. Also. Die Kostüme und das Bühnenbild ist einfach grandios, ja. Und auch diese handgemachten Action-Szenen sind genial, ja. Und den Riesenfahrzeugen. Mit den Riesenfahrzeugen und dann noch bombastischer und setzt immer noch eins drauf. Und dann gibt es einfach, es gibt einfach einen Typen, der Gitarre spielt. Ja. Und der hat einfach einen riesen Lautsprecher auf seinem Auto und da spielt er die ganze Zeit Gitarre. Und wenn man dann denkt, ja, tolles Gimmick, dann wird er später noch eingesetzt in Kampf. Und also... Quasi so eine Art Barde, ne? Ja, so die Bade früher, die das Ganze noch anfeuert. Ja. Also es macht irgendwie auch Sinn. Ja. Und wenn irgendwas im Film nicht Sinn macht, dann ist es halt des Wahnsinns geschuldet, weil in dieser Welt einfach der Wahnsinn herrscht. Mhm. Und das lässt dem Regisseur einfach so viel Freiheit. Ja, also toller Film. Ja. Also ich war nicht einmal gelangweilt im Film. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt davon noch zwei Filme kommen mindestens. Weil also naja, das kann ich mir glaube ja schon die Trilogie aus den 80ern. Das war aber das auch war auch Filme. Ganz anders. Also da war ja nicht schon dieses Actionfeuerwerk. Nee. Und aber also war ich die Rolle mit der hier, wie heißt der? Mel Gibson bekannt geworden ist. Genau. Und also ja, für mich, also ein Action-Genre auf jeden Fall das Beste, was ich je gesehen habe. Ja, für mich. Wusste ich nicht, was besser ist. Und ja, also man kann es nicht toppen. Ohne CGI fast ausgekommen. Ja. Da führte im Mai nichts anderes dann vorbei, würde ich sagen. Da ist nichts gewesen sonst. Deswegen kommen wir jetzt zum Juni. Weiß ich nicht, ich glaube, da haben wir keinen Film von gesehen. Jedenfalls ich nicht. Trotzdem gibt es da ein paar Sachen, über die man reden kann. Nämlich zum einen Spy. Eine Komödie mit Melissa McCarthy. die lustige Dicke. Also ich mag Melissa McCarthy nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt gerade vor Augen habt. Ja, eine dicke Frau. Ja, eine dicke Frau. Und das ist halt immer ihre Rolle in jedem Film. Aber Spy hat, glaube ich, bei Rotten Tomatoes 98%. Der hat so gute Bewertung bekommen. Ja, da muss ja gut sein. Hm. Also, kann man ja mal erwähnen. Dann zu einer Komödie, die nicht so gute Bewertung bekommen hat. Das war Ted 2. Ich weiß nicht, habt ihr Ted gesehen? Ja. Ja. Fandet ihr den witzig? Güter. Also teilweise schon. Ich nicht auch, durchgängig witzig. Also ich habe den auch nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich den... Ich fand den also auch... Also bei Komödien sind die einzigen Filme, die ich auch ausmache, wenn ich die schlecht finde, weil... Ja. Also für mich ist es verschwendete Zeit und bei Ted hatte ich da das Gefühl, dass es nichts wird. Und Ted 2 ist auch furchtbar gefloppt, wo wir schon wieder bei den Flops sind. Ja, gut, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich glaube auch nicht, nee. Also. Ich weiß gar nicht, ob da eine Handlung ist, aber egal. Dann zu zwei Filmen, die auf ihre Art und Weise jeweils überrascht haben. Da ist zum einen Jurassic World und Victoria. Fangen wir am besten mit Victoria an. Haben wir auch nicht gesehen. Okay, ein deutscher Film. Genauso wie Birdman an einem Stück gedreht. Allerdings ohne versteckten Schnitt, das heißt 120 Minuten mindestens in einem Schnitt gedreht. Es geht darum um eine Nacht in Berlin, die super turbulent und rasant ist. Und ja, so ist von allen Seiten gelobt worden. Okay. Habt ihr nichts zu machen? Ja, irgendwie hat schon was hinzukommen. Hab, glaube ich, auch einen Trailer gesehen. Aber ich weiß auch nicht, warum ich den nicht geschaut habe. Also sah nicht ganz vielversprechend aus. Ja, ist auch für ein, sollte auch für einen Oscar nominiert werden, halt, also sollte ins Oscar-Rennen geschickt werden als bester deutscher Film, hat aber zu viel englische Sprache im Film. Deswegen sagt das deutsche Film... Ist kein deutscher Film. Ja, irgendwie, gut. Es gibt irgendwie so eine Organ... Es gibt halt so eine Filmgesellschaft in Deutschland, die dann immer die... Entscheidung. Die Entscheidung sagt und die meinen, sind zu viele englische Worte drin. Ist natürlich traurig, weil man so einen Film hat, der was ganz anders macht, auf internationalen Festivals gelobt wird, kriegt man nicht zu den Oscars. Ich weiß gar nicht, welcher Film stattdessen genommen wurde. Dan Nanny oder so. Und Jurassic World haben wir auch nicht gesehen. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Ich fand Jurassic Park schon schlecht. Ja, der Hype war natürlich irgendwie recht groß, ne? Wie ja einige Filme jetzt noch mal so neu aufgelegt wurden, aus den 80ern vor allem. Ganz viele jetzt. Wobei Jurassic World ja dann einen überraschenden Erfolg hatte. Also ist der erfolgreichste Film des Jahres noch Star Wars? Kann mir das schon vorstellen, aber das gibt mir trotzdem ja, nichts. Wegen dem Nostalgiefaktor, dass die Leute, die den Film früher gut fanden, sich den nochmal reinziehen. Ja. Aber ich glaube, die Enttäuschung danach, also ich weiß nicht, wie viele Leute denn den Film wirklich im Nachhinein so gut fanden. Ja, fanden viele gut. Hat auch viele gute Kritiken bekommen. Okay. Und ich habe oft gehört, dass er gut sein soll. Also aber ich bin langsam so ein bisschen genervt von diesen ganzen Reboots. Und ich denke mir, warum soll ich einen Film sehen, den ich schon mal gesehen habe, nur weil die Effekte jetzt besser sind. Das ist für mich kein Grund, den nochmal denselben Film zu sehen. Bei Mad Max ist ja schon ein Grund gewesen. Ja, aber Mad Max ist ja auch nochmal irgendwie eine andere Geschichte, so ein bisschen. Ja. Ja, aber ich finde, bei Jurassic World war es halt wirklich überraschend, dass er so erfolgreich war. Ich meine, Fast and Furious ist eine Filmreihe, die jedes Jahr, jedes Mal, wenn sie rauskommt, neue Rekorde bricht. Hatte dazu dann noch den Tod von Paul Walker und hat trotzdem keine Chance gegen Jurassic World. Und Jurassic World hat in Amerika Ted 2 vernichtet. Also niemand ist zu Ted 2 gegangen, alle sind zu Jurassic World gegangen. Hat dann Terminator vernichtet, ist auch niemand hingegangen, weil alle immer noch zu Jurassic World nach 6 Wochen hingegangen sind. Und was kam noch raus? Ant-Man. Ant-Man war, glaube ich, der erste Film, der es geschafft hat, vor Jurassic World in den Charts zu landen. Und also ich verstehe es nicht, warum. Ich kann es nicht verstehen, warum Jurassic World so beliebt ist. Ich glaube, dass die beiden Filme von Steven Spielberg, E.T. und Jurassic Park, diejenigen gewesen sind, womit er am meisten Geld durch Merchandise-Produkte gemacht hat. Da gab es dann Spielzeuge, Plüschtiere, Bettzeug mit den Figuren drauf. Und das ist halt einfach so ein... Das ist halt für bestimmte Menschen einfach wirklich wichtig irgendwie. Ja, wahrscheinlich Fast ähnlich wie bei Star Wars halt nur nicht. Ja, so, aber bei Terminator gibt es jetzt nicht so viele Produkte neben dem Film noch, die irgendwie gekauft und konsumiert worden sind. Jurassic, was war denn zuerst? Egal, ja. Also E.T., da gab es dann noch ein Videospiel danach. Das hat man niemand gekauft. Ja, das ist eines der schlechtesten Videospiele, irgendwie, das wurde vergraben, glaube ich, in der Wüste. Ja, haben sie ja letztens ausgegraben, tausende Exemplare von Atari, wo Atari mehr E.T.-Spiele gemacht hat, als es Konsolen überhaupt gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Lustig. Vielleicht machen wir mal einen Podcast zu zu Verspielten, nein. Ja, Filmspiele. Filmspiele. Verfilmten, gemacht worden sind. Spiele sind ein Film. Ist ja eine Verfilmung von einem Spiel. Genau. Ja, und wir wollen das ist eine Videospielverfilmung. Ja. Und andersrum ist es halt, wir können auch über Videospielverfilmung mal sprechen. Und über beides können wir mal sprechen. Das, ja. Gut, aber damit hat die Fantasy World überhaupt gar nichts mehr zu tun. Nee. Haben wir nicht gesehen, ist der erfolgreichste Film des Jahres auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Oh, nee, Platz 3, glaube ich. Oh Gott. Also nur Avatar und Titanic sind noch davor. Mhm. Und Star Wars arbeitet sich gerade immer weiter in die Liste rauf. Kratzt gerade an Jurassic World, glaube ich. Ja, gut. Aber ist ja kein Markenzeichen für Qualität. Okay. Fast and Furious auch Platz 7 der erfolgreichsten Filme. Gut, kommen wir zum Juli. Das war nämlich schon der Juni. Mhm. Und eigentlich können wir auch sagen, dass wir hier mal Schluss machen. Zumindest für den zweiten Teil. Ja. Haben wir jetzt genau die Hälfte geschafft. Ich denke, die letzten 6 Monate schaffen wir auch noch in 2 weiteren Teilen. Ja, vielleicht auch in einem. Ich meine, muss man schauen. Ich glaube, ist schon einiges. Ja, doch, stimmt. Einiges, ja. Ja, okay. Aber es war halt auch ein aufregendes Kinojahr. Klar. Und vor allem über Mad Max musste man jetzt mal ein bisschen länger reden. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal Schluss machen. Genau. Und dann sprechen wir im nächsten Teil weiter. Über die anderen Filme und ein Podcast über Star Wars folgt auch in Kürze. Den werden wir auch nochmal gesondert aufnehmen. Und dann geht es zu Videospielverfilmung. Genau. Und wir haben noch viel vor. Und Fargo kommt auch noch. Fargo kommt auf jeden Fall. Kommt auch noch einer. Gut. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.